3. Dialoge trainieren. Dialog 1. A. Hören Sie genau zu. Kennst du die Steiermark? Die Steiermark? Nein. Wo ist denn das? In Österreich. Die Steiermark liegt in Österreich. Südwestlich von Wien. Aha, im Süden von Österreich. Ja, genau. Ich war mal in Graz. Das ist die Hauptstadt der Steiermark.